Wir begrüßen Ludolf Kuchenbuch. Guten Abend. Er ist Historiker. Seine, an Denominationen gemessenes Fachgebiet ist die mittelalterliche Geschichte. Er war ab 1985 Professor für ältere Geschichte an der Fernuniversität Hagen. Die Fernuni hat in den 20 Jahren von 85 bis ungefähr so 2005 eine der interessantesten Geschichten, so kann man es nicht sagen, eines der interessantesten historischen Institute im deutschsprachigen Raum gehabt, mit klein, aber ganz lebendig und auch innovativ, sowohl was die Lehre angeht, die Geschichtsauffassung, die dahinter steht, aber auch was die Themen angeht. Ludolf Kuchenbuch hat im Bereich der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Arbeitsgebiete im Bereich der Sozialstruktur der damaligen, was ein, wie ich gelernt habe, extrem reizvolles Thema ist, weil da eben die Quellenlage sehr, sehr schwierig ist. Also Alltagsgeschichte, Geschichte der Arbeit und Geschichte des Wirtschaftens ist nicht leicht dranzukommen, weil eben in dieser Hinsicht wenig Dokumente überliefert sind. Das ist aber nicht alles, sondern Ludolf Kuchenbuch wildert sozusagen gezielt auch in Bereich sehr theorielastiger Fragen, der Theorie der Geschichtswissenschaft, der Geschichtsschreibung und auch in Überlegungen, die die Form von nicht nur Überlieferung, sondern überhaupt von Wirklichkeit, würde ich sagen, angeht. Das heißt, Fragen nach Text und Vertextung, nach Bildern und Medien im allgemeineren Sinne, auch nach Verfahren, die im Zusammenhang mit Wirtschaften relevant sind und auch sonst relevant sind, beispielsweise Rechenverfahren, Tabellierungsverfahren, diagrammatische Darstellungsverfahren und dergleichen. Also er ist einerseits ein sehr theoriegeneigter Historiker und andererseits aber auch immer ganz dicht dran an den konkreten Praktiken, an den Einzelheiten, die zu den jeweiligen Feldern gehören, über die er spricht. Dass er außerdem Jazzmusiker ist, vertiefe ich jetzt nicht, weil mir die Kompetenz fehlt, da angemessen drüber zu sprechen. Wer sich im Netz informiert, wird aber auch auf Musik stoßen, auf Komposition und auch auf, wie ich weiß, Überlegungen zum Komponieren und zum Verhältnis von Musik und Vertextung und Noten und dergleichen bewegt ihn auch vieles. Ich nenne einige wenige Schriften aus einem riesigen Oeuvre an Publikationen. Sie werden an den Titeln auch merken, auf wie interessante Weise sich hier, ich sag mal, sozusagen klassische Historiker-Materie verbindet mit extrem gewitzten und reizvollen Fragestellungen. Danke. Ein Titel beispielsweise: Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert, Studien zur Sozialstruktur der Familia der Abtei Prüm. Das stammt aus dem Jahr 1978, eine Monographie. Die Neuwerker Bauern und ihre Nachbarn im 14. Jahrhundert, das war die Habilitationsschrift, Berlin 1983. Ich muss jetzt auswählen, vielleicht im Bereich sozusagen, eine Herausgabe nenne ich noch, die auch das Mittelalter betrifft, aber da diese texttheoretische und textpraktische Dimension betrifft, Textus im Mittelalter, Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, eine Herausgabe, das ist jetzt ein Zeitsprung, gemeinsam mit Uta Kleine herausgegeben, Göttingen 2005. Und aus den vielen extrem interessanten Aufsätzen nenne ich einige, die auch besonders, wie soll ich sagen, anstachelnde Titel haben, etwa einen Aufsatz Säuisches Wirtschaften auf dem Land als Problem der Volksaufklärung oder Abfall, eine stichwortgeschichtliche Erkundung oder Teilen, Aufzählen, Summieren zum Verfahren in ausgewählten Güter- und Einkünfteverzeichnissen des 9. Jahrhunderts oder Pragmatische Rechenhaftigkeit, Fragezeichen, Kerbhölzer in Bild, Gestalt und Schrift. Es gibt auch einen wunderbaren Beitrag in einem Überblickswerk über Geschichte in Geschichten, ein historisches Lesebuch, da hat Ludolf Kuchenbuch einen Beitrag beigesteuert, der heißt Das Huhn und der Feudalismus. Wir begrüßen ihn heute zu einem spannenden und zeitgeschichtlichen Thema, das in den Fokus unserer Vorlesung, also informelle Technisierung, Sozialmaschinen, passt. Es geht um die Verbankung der deutschen Verbraucher von 1945 bis 2005. Wir sind gespannt und geben dir das Wort. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ich will andersrum noch was sagen. Wir beide haben in Hagen eben wegen dieser offenen und schönen Situation, die es da gegeben hat, oft gemeinsam zu denken versucht. Und sie war so ansteckend, dass ich sie nur alle beglückwünschen kann, dass sie hier ist. Meine Erfahrung war die, mit Petra kann man wirklich denken. Und diese Aufforderungen, die ständig ergingen bei kleinsten Anlässen, aber auch dann in Tagungen und so weiter, habe ich nie vergessen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie mich angerufen hat und gesagt hat, trag hier die Verbankung vor, bitte. Ich tue das gern. Du hast mir eine Stunde gegeben, ich mache Tempo, mal sehen. Lieber Herr Kuchenbuch, sparen Sie sich hohe Kontogebühren und kassieren Sie lieber selbst. Bei kostenlosen Comdirect-Girokonto erhalten Sie monatlich 1 Euro geschenkt. Gleichzeitig sichern Sie sich hohe 3,8 Tagesgeldzinsen per annum. Und für Sie als GMX-Mitglied gibt es einen Einkaufsgutschein über 50 Euro gratis. Kassieren statt bezahlen. 3,8 Tagesgeldzinsen per annum, jeden Monat 1 Euro aufs Konto, kostenloses Online-Girokonto, kostenlose EC-Maestro-Karte inklusive Geldkartenfunktion, kostenlose Visa-Karte, kostenloses Depot auf Wunsch, gebührenfreier Bargeldzugang an über 7000 Geldautomaten der Cash Group bundesweit. Das ist doch was. Nahezu jeder Zeitgenosse, ich muss die Brillen ab und an wechseln, nahezu jeder Zeitgenosse mit E-Mail-Anschluss wird heutzutage regelmäßig durch solche Werbemails als Ich-Banker definiert. Als umsichtiger, auf jeden kleinsten Vorteil bedachter Profitakteur und Geldunternehmer mit allen Wassern heutiger Zahlungstechniken gewaschen, endlos animiert zum jederzeitigen Umgang mit Münzen bzw. Geldscheinen, mehr aber noch mit Überweisungen und Kontoständen, mit Kredit- und Debitkarten, mit Geldautomaten und im Online-Banking sowie mit Geld-Chipkarten für die verschiedensten Kaufziele und Bezahlzwecke. Diese Vielgestaltigkeit im vor allem unbaren Geldgebrauch jedes unterschriftsberechtigten Erwachsenen ist ein sehr junges Phänomen. Nicht älter als etwa ein Dutzend Jahre. Angesichts der vorausgegangenen Geschichte der konsumtiven Geldnutzung also nur ein winziger weltgeschichtlicher Augenblick, aber ein entscheidender, denn er hat deren Bedingungen und Formen heute und für die Zukunft radikal verändert. Wenn nicht nur die sozialen Beziehungen, sondern auch die medialisierenden Dinge umformend auf die Conditio Humana einwirken, dann könnte hier nicht nur eine wichtige Ergänzung der Zeitgeschichte des Homo Consumens thematisiert sein, sondern auch medienanthropologische Reichweite beanspruchen. Und damit, so haben es die Organisatoren der Ringvorlesung geahnt bzw. aufgefasst, könnte hier auch eine Form der Sozialmaschine angesprochen sein oder angesprochen sein, die es nun sozusagen von außen einzukreisen gilt. Von außen heißt, ich möchte an der Oberfläche bleiben, damit wir nach innen vorstoßen können. Die Oberfläche ist immer faktenreich, das ist schwierig. Innen ist spekulationsreich, das ist schön, aber erstmal die Fakten. Im Folgenden soll es also nicht nur um die ganz neuesten Entwicklungen gehen, sondern um zeitlich mehr, das heißt um ein gutes halbes Jahrhundert Geldgebrauchsgeschichte, ohne die meines Erachtens die jüngsten Vorgänge kaum verständlich wären. Das muss ich als Historiker einfach machen. Der Weg führt über die ganze Existenzstrecke der D-Mark hinweg. Der Obertitel, den ich in einem anderen Vortrag gewählt hatte, Am Nerv des Geldes, spricht die Geldfunktion im Feld der psychophysischen Wahrnehmungen und Emotionen der Leute in ihrem Konsumalltag an. Allein Dies ist schon ein riesiges Problemfeld. Man denke an den Fetischcharakter des Geldes, an alle pathologischen Beziehungen rund ums Geld, Geiz, Angst, Gier, Verachtung und so weiter. Beschränkung ist also nötig. Versteht man, wie dies üblich ist, unter dem Geld, und das ist jetzt meine Beschränkungsabsicht, eine Dreiheit von Funktionen, Geld als Wertmaßstab, sozusagen als Preis, Geld als Aufbewahrungsmittel, als Schatz und Geld als Zahlungsmittel, als Münze, Note, dann wird im Folgenden nur die letztere Funktion im Vordergrund stehen. Und noch eine Einschränkung, nicht das Geld verdienen, sondern das Geld ausgeben soll das Thema sein. Um es geldtechnisch in der Sprache der Banker, Ökonomen und sowie ihrer Historiker zu sagen, es geht um die Position und die Rolle des Normalkonsumenten im Zahlungsverkehr. Die Empfindlichkeit der Nerv des Verbrauchers wird dann getroffen, wenn es ans Bezahlen geht. Ich müsste eigentlich größere Kontexte ansprechen, das ist aber bei einem so faktenreichen Großzusammenhang, den ich entwickeln möchte, überhaupt unmöglich. Ebenso ist es fast unmöglich, Ihnen zu sagen, wie leicht oder wie schwierig es ist, über so etwas zu sprechen. Ich will nur eine dunkle Andeutung machen. Ich bin auf den Sachverhalt gestoßen, dass es nicht nur ein Bankgeheimnis gibt, sondern auch ein Bankgeschichtsgeheimnis. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Wenn man nach Zahlen und nach wirklichen mittelfristigen oder langfristigen Bankentwicklungen, gerade was die kleinen Verbraucher betrifft, sucht, dann wird man überhaupt nicht so schnell fündig. Es gibt sozusagen einen Riegel, einen ganz eigentümlichen Riegel, an den man nicht rankommt. Das habe ich auch im Umgang mit Kollegen feststellen müssen. Aber das lasse ich jetzt mal alles weg, damit wir die Geschichte eigentlich, der Geschichte faktisch zu Leibe rücken können, um dann auf diese Sozialmaschinenfrage zu kommen. Die Schwierigkeit, sich aktenmäßig und überlieferungsmäßig, schriftüberlieferungsmäßig damit zu beschäftigen, hat dazu geführt, dass ich eine Kombination von Methoden vortrage. Im ersten Teil werde ich mich stark auf meine Erinnerungen beziehen. Das darf ich, weil ich ja inzwischen abzutreten geneigt bin und nach hinten verstehe und nicht mehr nach vorne so viel lebe, sondern mehr nach hinten verstehe, im Kierkegaardschen Sinne. Also darf ich mich erinnern und tue das ruhig, weil das Ihnen zum Teil auch gar nicht so geläufig ist, an was ich mich erinnern kann. Und das wird dann kombiniert mit anderen Fakten. Bei der Vorbereitung hat sich mir eine provisorische Verlaufshypothese zur deutschen Geldverbrauchergeschichte in drei ganz grobe Zeitschnitte ergeben, oder Zeitabschnitte, nach der ich meine Ausführungen gliedere. Es geht erstens um 1949 bis Ende der 60er Jahre, Titel etwa die frühe D-Mark-Währung und die Kontoisierung der Verbraucher. Zweitens, ca. 1970 bis Ende der 80er Jahre, die nationale und europäische Integration und die Anpassung des konsumtiven Zahlungsverkehrs. Stichworte sind BLZ, Bankleitzahl, Eurocheck und europäisches Wirtschaftssystem. Der dritte Punkt ist die Gegenwartsgeschichte, Euro und EC, Electronic Cash, Cards, PIN and POS. Aber ich kann nicht anfangen, ohne doch noch elementarere Erinnerungen ganz kurz vorzustellen. Und ganz am Schluss möchte ich dann eben Anbindungshypothesen an unser Thema wagen. Zunächst einmal die Erinnerung an die Nachkriegsverwerfungen. 1945, 49. Zu den Geldverhältnissen der Nachkriegszeit nur ganz wenige, aber eher anekdotische Stichworte. Sie sollen zum einen persönliche Erinnerungen aufrufen helfen und zum zweiten deutlich machen, was Krieg und Niederlage, allgemeine Not und tagtägliche Ungewissheiten im Land der Ordnung, und dem Gebrauch des Geldes antun können. Wovor also niemand gefeit ist und was in Regionen voller Instabilitäten und Bedrängnisse stetig droht oder an der Tagesordnung ist. Wir erleben diese Dinge ja jetzt an der Peripherie des Weltmarkts ohne Ende. Im Ausnahmezustand der Nachkriegsjahre verfügte im Prinzip jeder deutsche Haushalt über hinreichend Geld in der Währung der Rentenmark. Aber es gab für dieses Geld zu wenig Elementares zu kaufen. Eher konnte man das Kino damit bezahlen, um sich dort aufzuwärmen. Oder billig in der Straßenbahn fahren, wie wir Kinder das taten. Um zu überleben, für die knappen Grundlebensmittel brauchte man als Konsument nicht viel Geld. Sie waren billig. Sondern wertvoll waren die von Ordnungsämtern nach Bedürfnisschlüsseln ausgegebenen Bezugsmarken. Dazu auch solche für Schuhe und Kleidung. Dazu kamen die sogenannten Zuteilungen von Kohlen und Kartoffeln. Das war der Bereich des elementar Entbehrten. Schließlich die in vielen entscheidenden Raucherkarten. Ich weiß nicht, ob sich jemand da an die erinnert. Sie vielleicht. Als Nichtraucher oder als Händler mit Zigaretten, meine ich jetzt. Sie oder die Zigaretten selbst fungierten als hochwichtige Ersatzwährung für ansonsten kaum beschaffbare bzw. bezahlbare Güter auf dem Schwarzmarkt. Genauso wichtig waren die mobilen Privatgüter und Wertgegenstände, die besonders die Stadtbevölkerung gegen Nahrungsgüter auf dem Land eintauschte. Der Schmuck, das silberne Geschirr, das Radio oder das Fahrrad gegen Viktualien wie Butter, Speck, Käse und so weiter. Sozial extrem ungerechte Methoden zur Ergänzung des zerrütteten, von der offiziellen Währung vermittelten Marktgeschehens. Halten wir fest, vor dem Start in den Konsum konnten die Deutschen ihr Geld kaum brauchen für ihre Grundversorgungsbedürfnisse. Ohne administrativ verordnete Gebrauchswertderivate und marktexterne Veräußerungen privater Güter lief das Überleben nicht. Ein Lieblingswort der Nazis, nämlich etwas organisieren, verkehrte sich zum bitteren Überlebensslogan. Soweit mein erster Takt. Und nun 1949 folgende. Das alles änderte sich schlagartig mit der Währungsreform, mit der Einführung der D-Mark 1948-49, zuerst noch in der Form von Kleingeldscheinen, ab 1950 dann in Silber- und Kupfermünzen sowie Banknoten. Dieses war ein sehr gutes Geld, für das man nun in zunehmender Menge und Auswahl alles kaufen konnte. Aber wie wurde dieses Geld benutzt? Das ist ja unsere Frage. Hier sei nun der Rückgriff auf die familiäre Erinnerung gestattet. Das hat mich manches Rundtelefonat gekostet. Sie ist natürlich systematisiert und stilisiert, trifft aber doch wohl das Wesentliche. Unsere Mutter, 1908 bis 1976 lebend, Schul- und Kinderärztin im Angestelltenverhältnis, bezog ihr monatliches Gehalt per Anweisung der Stadt Hamburg an die Post als Depot, hob es dort insgesamt ab, teilte es dann zu Hause in die wichtigsten Budgetposten auf und verstaute diese Teilsummen in beschrifteten Briefumschlägen, Zinsen zur Abzahlung des Hauses, den Beitrag zu ihrer privaten Krankenhausversicherung, ansonsten waren wir nicht krankenversichert, erwartete Aufwendungen für Strom, für den Lohn, der Haushilfe, für Radio, für die täglichen Lebensmittel, das Fahr- und Taschengeld für uns vier Kinder, für mehrmonatlich oder jährlich fällige Ausgaben, zum Beispiel die Einkellerung der Kohlen und Kartoffeln, und für sogenannte Anschaffungen, hieß das damals, Kleidung und andere Textilien, Geräte, Werkzeug und Reparaturen, für Feriengeld sowie Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Die beiden monatlichen Zins- und Versicherungsbeträge überwies sie dann einzeln per Postanweisung, zahlte dort Sparbeträge ein und hütete die Postsparbücher an einer ganz besonderen Stelle im Sekretär. Monatlich kam der Stromableser, kam der Stromkassierer ins Haus, der Postbote kassierte Rundfunkgebühren, händigte Geldbriefe aus. Handwerker und andere aushäusige Dienstleistungen, auch der Zahnarzt, wurden direkt oder gegen Rechnung bar bezahlt. Mit einer eigentlichen Bank als Depot und Zahlungsvermittlerin ihres Geldes neben dieser Post hatte unsere Mutter anfänglich kaum etwas zu tun. Es gab nur den monatlichen oder vierteljährlichen Kontakt mit einem Geldinstitut, wenn sie per Zahlkarte die Abzahlung des Hauskredits leistete. Eine im Übrigen stets existenzielle Angelegenheit. Wir wussten alle, jetzt kommt der Termin. Gott sei Dank ist er vorbei. Über dieses Haus hinaus wurde nichts auf Kredit erworben. Sich Geld zu leihen war unanständig. Abzahlen galt als kompliziert, verwirrend und sozial unsolide. Auf Pump leben, abstottern? Nein. Dieser genaue, von steter Katastrophenangst regierte Umgang mit dem sehr knappen, guten Bargeld änderte sich kaum während der 50er und weit bis in die 60er Jahre. Noch als Wehrdienstempfänger und als Student in den ersten Semestern 1959 bis 64 wirtschafte ich in diesem vom Bargeld bestimmten Zahlungsstil auf der Basis einer monatlichen Postanweisung, die dem immer pünktlich eintreffenden Wechsel. Was mir als Soldat gebührte, was ich als Student zusätzlich erjobbte, bekam ich bar ausgezahlt. Meine Geschwister erinnern sich grob an dasselbe. Und wir sind uns sicher, die Mehrheit unserer Generation tat es noch ebenso wie die unserer Eltern. Das Bare im Portemonnaie regierte den tagtäglichen Geldgebrauch. Und die Geldboten und die Kassierer gingen überall ein und aus. Wie sich nun in den 50er Jahren parallel zu diesem haushaltszentrierten Bargeldumgang in der Bundesrepublik ein bankintegrierter, bargeldarmer bzw. bargeldloser Zahlungsverkehr anbahnte und dann in den 60er Jahren rasant durchzusetzen begann, ist mir als Kind und Jugendlichen gänzlich entgangen, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann selbst zum akademischen Gehaltsempfänger wurde und ein Girokonto bei einer Bank, es war natürlich keine private, sondern eine öffentlich-rechtliche Sparkasse, einrichten musste, um meine Vergütung überwiesen zu bekommen, sowie auch meine Sozial- und Krankenversicherung bezahlen zu können. Erst in Einzelabbuchung, später im Dauerauftrag. Dazu kamen dann meine Zimmermiete, meine Immatrikulations- und die Telefongebühren und so weiter. Der Kontoauszug wurde so schrittweise zum von mir argwöhnisch beobachteten Pegelstand meines monetären Daseins. Das Geheimfach zu Hause und das Portemonnaie in der Tasche verloren ihre Ausschließlichkeit als Gelddepots. Ich habe nie alles abgehoben. Das war die Übung. Anfang der 70er Jahre war ich kontoisiert. In den Grundlagen, nicht umfassend. Wie auch bei den häuslichen Normen und Erfahrungen unserer Mutter. Und wie bei vielen Bürgern, Bürgerinnen und Haushalten hat sich genau derselbe Prozess abgespielt, beziehungsweise wie lange hat sich diese Kontoisierung hingezogen? Völlig unerforscht. Woher kommt dieser Prozess? Welche Vorläufer hat er? Anbindungen an eine Bank über ein Girokonto für ausgewählte oder alle eingehenden und ausgehenden Zahlungen über Sparkonten und Kreditverabredungen sind seit Jahrhunderten gang und gäbe in Handelskreisen. Ich kürze hier, Sie wissen, das ist im Spätmittelalter losgegangen und die Banken entstehen im späten 14. Jahrhundert in Italien. Ich will das alles, irgendwann wird es vom Staat gehütet, Währung, dann kommt das Kapital dazu, das will ich alles gar nicht ausbreiten. Das würde uns sozusagen zwar Tiefendimensionen gestatten, aber hier nicht allzu wichtig. Was jetzt sozusagen daraus entstanden ist, ist das Bankgewerbe. Ein sehr vielgliedriges, vielschichtiges Gewerbe, was im 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist und über alle diese Techniken der Kredit- und der Zahlungsabwicklungen verfügte. Ich sage das deshalb, um nun zu sagen, was ist nun eigentlich geschehen mit mir als kontoisierten Ludolf Kuchenbuch? Das aus diesen langfristigen Entwicklungen hervorgegangene institutionell verselbstständigte und vielgliedrige moderne Bankgefüge tat also in den bundesrepublikanischen Aufschwungsjahrzehnten technisch überhaupt nichts Neues, wenn es die Integration des Normalbürgers in sein Dienstleistungssystem betrieb. Die leise Revolution im Geldgebrauch bestand also eigentlich nur in der Ausweitung der längst bekannten Kredit- und Zahlungsverkehrsformen über die Produktions- und Profitbildungssphäre hinaus auf die Konsumptionssphäre, auf die Massen der Verbraucher. Man könnte dies die monetäre Seite des Konsumismus nennen. Das war meine Ausgangsfragestellung. Die Chronologie der Kontoisierung der bundesrepublikanischen Verbraucher bis zur flächendeckenden Erfassung gehört leider noch nicht zum zeitgeschichtlichen Wissenskanon. Also wirklich einschlägigste zeithistorische Wirtschaftsleute haben keine Ahnung. Ich war völlig perplex, als ich das sozusagen ausgefragt habe. Dieser langgestreckte Vorgang dürfte auch bis heute noch nicht restlos abgeschlossen sein. Das heißt, es gibt in allen Ecken immer noch nicht kontoisierte Leute. Warum? Das ist eine andere Frage. Und wie er im Einzelnen, in den verschiedenen sozialen Klassen, den Berufsgruppen, den Generationen, den Geschlechtern, wie das da geschah, darüber gibt es, soweit ich weiß, noch keine kompakte Gesamtdarstellung. Eine schöne, über die, wie die Frauen sich gegenüber den Konten verhalten. Das ist eine typisch feministische Leistung. So ist es ratsam für mich, weil ich diese Geschichte nicht erzählen kann, hier nur ohne präzise chronologische Kontur die Elemente zu benennen, die schrittweise ineinander griffen, in jeder konkreten Situation sicher in anderer Mischung und Gewichtung. Also was greift im Prozess der Kontuisierung des Otto-Normalverbrauchers ineinander? Erstens, eine Riesenrolle hat einerseits der Druck gespielt, der von den Zahlungsabteilungen aller industriellen sowie private und öffentliche Dienste an leistenden Arbeitgeber zur bargeldlosen Überweisung der Löhne und Gehälter ausgegangen ist, besonders von dem Moment an, an dem sie zur maschinell automatisierten Datenverarbeitung übergingen, also zur sogenannten Lohnverwaltung. Dies hat in den späten 50er und frühen 60er Jahren zur rasanten Verbreitung der persönlichen Lohn- und Gehaltskonten der Beamten, Angestellten und auch Arbeiter geführt. Das Girokonto des berufstätigen bzw. Haushaltsvorstands wurde zum Fixpunkt der unbaren Einkünftetransfers. Einkünftetransfers zunächst. Das bedeutete mittelfristig das Ende der Barentlohnung mit Lohnstreifen und Lohntüte und durch die postalische Gehaltsanweisung, wie bei unserer Mutter. Mit letzterer verschwand auch der Geldbote. Also ich habe noch Lohnstreifen empfangen als jobbender Student. Zweitens, dazu kamen die Bemühungen aller institutionalisierten Zahlungsempfänger um bargeldlose Überweisungen der regelmäßig fälligen Beiträge, Steuern und Gebühren an sie. Ich zähle auf: die Finanzämter, die Pflichtversicherungen, also Alter, Krankheit, Auto, Leben, Diebstahl, Hausrat, Recht, Wetterschäden, die Behörden, Finanzämter, Gerichte, Verkehrsämter und so fort, die Strom- und Wasserversorger, die Entsorger, die Telefon-, Rundfunk- und Fernsehanstalten, schließlich die privaten Empfänger regelmäßiger Zahlungen, vor allen Dingen die Mietverwaltungen der Hauseigentümer und schließlich die Vereine. Alle diese diversen Zahlungsverpflichtungen der Einzelbürger bzw. Haushalte wurden in den 60er bis 80er Jahren zunehmend an Girokonten gebunden. Die einzelnen Überweisungen wichen den Daueraufträgen, also ich habe diesen Übergang von der Einzelanweisung zu den Daueraufträgen schon sehr genau miterlebt. Man könnte von der Verschiebung von einer Überweisungs- zu einer Lastschriftgesellschaft sprechen. Der Kunde wurde schrittweise von der regelhaften, das heißt besonders in Monats-, Quartals- und Jahresrhythmen fälligen einzelnen Zahlungsakten entlastet. So das offizielle Bankendeutsch. Seiner Brieftasche erwuchs im Girokonto eine gewichtige Ergänzung für alle taktierten und umfänglichen Zahlungen. Die großen Zahlungen wurden sozusagen, verschwanden sozusagen aus dem Portemonnaie. Als ich das erste Auto kaufte und bar bezahlte, das war Anfang der 70er Jahre, wurde ich für verrückt erklärt. Also ich war völlig veraltet. Die Kontonummer wurde zu einem spezifischen Erkennungszeichen des haushaltenden Bürgers, der Kontoauszug zum Index für seinen aktuellen Konsumspielraum, die Kontohöhe für sein mittelfristiges Konsumniveau, für seinen Lebensstil. Drittens. Zudem wurde seit den 50er Jahren seitens der Banken in enger Zusammenarbeit mit den Ausstattungskaufhäusern darum geworben, dass die Kunden über die Girofunktionen der Konten mit ihren An- und Abbuchungen hinaus, ich hatte ja die An- und die Abbuchungen eben abgehandelt, ne? Jetzt geht es weiter, ihre Bankverbindung sowohl zum Sparen als auch für Kredit, also zum Borgen zu benutzen. Ein ganz wichtiger Vorgang. Im ersteren Fall taten sich die Sparkassen mit großem Werbeaufwand hervor und erzogen die kleinen Leute, die durch die Inflation und die Währungsreform zum Teil enorme Verluste ihrer Spareinlagen hatten hinnehmen müssen, dazu wieder regelmäßig etwas auf die hohe Kante zu legen. Das haben sie gemacht, aber dies nun aber nicht mehr, und das sollten sie nicht mehr in das häusliche Sparschwein oder in den Sparstrumpf, sondern aufs Sparbuch bzw. Sparkonto. Und zwar eines Geldinstituts, verbunden mit inflationsausgleichenden und profitierenden Zinsen. Außerdem sollte nun Otto Normalverbraucher auch lernen, sich des Konsumkredits zu bedienen, sich konsumgerecht und zugleich zinsgünstig zu verschulden. Dies bedeutete eine enorm wichtige Ausweitung des Geldgebrauchs, nämlich die Entdeckung der Konsumverfügbarkeit künftigen, aktuell noch nicht vorhandenen Geldes. Im Ausstattungsboom der Aufschwungjahre suchten eigens eingerichtete Kreditinstitute, das sind die sogenannten Teilzahlungsbanken, ich weiß nicht, ob sich jemand an die erinnert, die noch konsumscheuen, auf sicherndes und sparsames Haushalten eingestellten Familien an Kleinkredit, Mietnahmen oder Teilzahlungen für größere, das Monatsbudget über steigende Anschaffungen zu gewöhnen. Also das galt immer für diese Haushaltsmaschinen, Möbel und letztlich immer fürs Auto. Dieses hatte anfänglich zwar nur mäßigen Erfolg, ich erinnere an die Barkaufmoral in meiner Familie. Ich will das nicht mehr weiter ausführen, außer dass mit dieser Entstehung der Kreditwürdigkeit des Kunden, weil er ja nun sozusagen langsam in die Konsumentenhaltung hinein erzogen wurde, begann der Aufstieg der seit 1952 wieder gegründeten bundesweit bestehenden Schufa. Wer die Schufa nicht kennt, weiß nicht, was er wert ist. Nämlich der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, der kollektiven Verwahranstalt der Kreditwürdigkeit des einzelnen finanziell mündigen Bundesbürgers. Damit war die Einzelabwicklung der Kleinkreditvergabe gelockert und vereinfacht, vom Bezug der Einzelware abgekoppelt. Das Prinzip war früher dass man das Geld nicht direkt bekam, sondern erst über eine Bank darüber versichert werden musste, dass man in dem Kaufhaus etwas kaufen durfte. Also es war ein Dreiecksverhältnis. Das geliehene Geld konnte vom Kunden nun direkt für den Kauf diverser Waren verbraucht werden. Aus diesen Erfahrungen erwuchs das aus meiner Sicht bankherrschaftlich geniale Instrument des sogenannten Dispositions- bzw. Überziehungskredits, 1968 erfunden. Der Kontoinhaber konnte von nun an spontan und direkt über ein ihm pauschal eingeräumtes Geldvolumen verfügen, das er aktuell nicht besaß. Gewöhnlich das 2- bis 3-fache der festen Zahlungseingänge. Natürlich gegen entsprechend hohe Zinsen. Man hat diese kreditpolitische Erfindung in der Forschung die Umkehrung der Kreditinitiative vom Debitor zum Kreditor genannt. Um Kredit mussten die Verbraucher nicht mehr nachfragen, er wurde angeboten. Damit waren die Deutschen disponiert zum freieren Geldverbrauch, abgekoppelt von den Monatstakten der Arbeitsentgelte und wurden so zu Dauerdispo-Kreditnutzern und Dauerkleinschuldnern ihrer Hausbanken. Um diese Vorgänge zusammenzufassen, der Verbraucher wird in dieser Phase also mittels Sparbuch und Konto mit seinen verschiedenen an- und abbuchenden Transfers sowie mit der Bindung an die neuen Kreditinstrumente für freiere Geldverfügung in einer Bank verankert. Das ist meine These, in einer Bank verankert. Das heißt, der Konsument, der Geldkonsument wird lokalisiert. Lokalisiert. Meine Hypothese ist, später wird er lokalisiert. Und er wird, und das Geld, das ist die erste Stufe der Enthäuslichung des Geldes, des Bargeldes. Es wandert sozusagen aufs Konto. Im Hintergrund, und jetzt wird es ernst, im Hintergrund dieser grundlegenden Bankverknüpfung des Konsumenten aber steht ein Vorgang, der das rasante Wachstum der unbaren Geldflüsse überhaupt erst möglich gemacht hat. Nämlich die Autonomisierung des Zahlungsverkehrs, seine Standardisierung bzw. Formalisierung unter den ja strukturell und ökonomisch ganz verschieden ausgerichteten Banken selbst. Wir wechseln jetzt die Seite. Von Giro, Kredit, Investment, Hypotheken, Spar, Handelsbanken und so weiter bis zu Universalbanken reichte ja damals die Palette der Banktypen, auch bis heute noch. Dreh- und Angelpunkt war dabei der 1953 neu gegründete ZKA, der Zentrale Kreditausschuss, die Vereinigung der 5 Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft. Ich würde sie sehr gerne aufzählen, aber die Zeit drängt. Diese Großlobby vertrat nicht nur ihre Interessen gegenüber dem Staat, nein, sondern sie schuf in einer Serie von Abkommen den auf identischen Formularen, festen Codes und verbindlichen Regeln über den beleglosen Datenaustausch basierenden bargeldlosen Zahlungsverkehr zwischen den Banken selbst und zwischen ihnen und den Kunden. Bis Ende der 70er Jahre sind zu diesem Zweck unter anderem folgende Abkommen geschlossen und umgesetzt worden. Ich zähle von den 35, die der Zentralausschuss sozusagen beschlossen hat, nur mal 3 auf. Die Verordnung über Abrechnungs- und Wechsel- und den Scheckverkehr. Die Abkommen über den Lastschriftverkehr. Das Abkommen über den Einzug von Wechseln und die Rückgabe nicht eingelöster und zurückgerufener Wechsel. Das Abkommen über den Einzug von Reisechecks und so weiter. Mit einigen Abkommen, also diese Abkommen zogen sich dann bis weit in die 70er Jahre hinein. Alle diese Vereinbarungen bezeugen die schrittweise Automatisierung und Angleichung der Zahlungsverkehrsmittel und Zahlungsverkehrsregeln innerhalb der Bundesrepublik gigantische Rationalisierungsgewinne inbegriffen. Sie schlossen an die entscheidende erste Etappe an, die bereits 1963 erreicht war, nämlich die Verbindung der Gironetze aller vier deutschen Banktypen. Meine These von dieser Seite aus: ein zahlungstechnisch nationaler Binnenraum wurde etabliert. Man könnte dies die Nationalisierung des kontoisierten Verbrauchers nennen. All dies geschah, das ist mein bisheriger Eindruck, und das wäre zu diskutieren nachher auch ein bisschen, es geschah lautlos. Ohne politisch-dramatisches Getöse, ohne Parteienstreit. Die Kontoisierung des BRD-Verbrauchers erscheint in neutralem, ja sogar ökonomisch umfassend positivem Licht. Jeder Verbraucher und alle beteiligten Seiten hatten ja ihren jeweiligen Vorteil davon. Wäre da nicht das leidige Dauerproblem der Wertstellung? Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. In der Wertstellung, kulminiert im Grunde bis heute der Verdacht der Kontoinhaber, dass die Banken unter der Hand, also über die wechselnden Vor- und Nachteilslagen der vertraglich geregelten Kreditniveaus und über die akzeptierten Kontoverwaltungsgebühren hinaus, ganz erheblich von den Geldtransfers ihrer Kontoinhaber profitieren. Nämlich unter der Wertstellung, auch Valuta genannt, wird im Bankwesen die Feststellung des Datums begriffen, an dem eine Gut- bzw. Lastschrift auf einem Konto wirksam wird. Da die Zinsberechnung auf der Grundlage der Wertstellung auf dem betreffenden Konto erfolgt, lässt sich die zeitliche Lücke, die zwischen einer Überweisung von einem Konto aufs andere entsteht, finanziell nutzen. Denn sie ist für die ausführende Bank zinsfrei. Es gibt überall Milliarden von Zinsfreiheitslücken. Für diese Zeit, man denke an die berüchtigten langen Bankwochenenden, hat die Bank die kostenfreie Verfügung über das zwischen den Wertstellungen flottierende Geld. Wie das quantitativ für die Banken bedeutet, Milliarden von zinsfreien Verfügungsstunden über die Milliarden transferierter Kundengelder, ist stets ein geschickt verdunkeltes Geheimnis geblieben, trotz aller Prozesswellen von kritischen Verbrauchern. Das war die erste Phase oder die zweite. Nun 1970, 1990. Nationale und europäische Integration und Anpassung des konsumtiven Zahlungsverkehrs. Der zahlungstechnische Angleichungsprozess machte natürlich nicht an den BRD-Grenzen Halt, sondern wurde europaweit betrieben. Was für die Produktion und für den Handel, das sollte nun auch für die reisenden Konsumenten gelten. Ein möglichst flexibler Geldgebrauch über die Grenzen der vielen Währungen hinweg. Etwa gleichzeitig mit der Erfindung des Dispo-Kredits wurde der deutsche Kontoinhaber europaweit währungsmobil gemacht. Statt mit umständlich und teuer eingekauften Mengen von Franc, Lire, Pfund, Öre und so weiter oder nur begrenzt gültigen Reisechecks in die Auslandsferien zu fahren, konnte er sich nun vor Ort mit seiner Eurocheck-Karte und den Eurochecks selber im europäischen Bankenbereich, das heißt in 15 europäischen Ländern, die gewünschten Mengen der jeweiligen Währung beschaffen. Eine über 30-jährige Epoche der Scheckkarte begann, wir sind schon längst darüber hinaus, das geschichtlich erste bank- und staatenübergreifende Zahlungssystem mit Karte war geschaffen. Die bis 2002 geltende Eurocheck-Karte, also sie ist schon perdu, machte den besonders in den USA einwandernden Kreditkarten durchaus erfolgreiche Konkurrenz. In Diskussionen mit Franzosen und Engländern habe ich gehört, dass der Benutzungsweg oder die Chronologie des Verhältnisses zwischen Eurocheck-Karte und anderen Zahlungsmitteln jeweils etwas anders ist. Aber es läuft alles auf dasselbe hinaus. Es gibt sozusagen Ungleichzeitigkeiten mit dem gleichen Ziel. Die folgenden beiden Jahrzehnte dienten den Banken intern, untereinander und im Kundenverhältnis zur weiteren Verbreitung der Kontobindungen und Verbindungen. Dazu kamen Kreditinstrumente und neue länderübergreifende Scheckkartennutzung. Die 1970, das sind jetzt alles elementare Erinnerungsfragen, ja? Die 1970 eingeführte achtstellige Bankleitzahl für jedes deutsche Geldinstitut markiert gewissermaßen die Formalisierung des Bankennetzes. Eine numerisch-administrative Gleichheit aller Institute war damit erreicht, die die diversen Arten des Transfers und der Kommunikation maßgeblich erleichterte und beschleunigte. Die kleinsten neben der größten. Aber man kann an den Ziffern immer sehr gut erkennen, wie groß die Bank ist. Auf der Seite der Kunden war nun jeder Kontoinhaber mittels seiner Kontonummer identifiziert. Er hatte seine Nummer und mittels der BLZ seiner Bank im Bankennetz verortet. Die Bundesrepublik war auf dem Weg zu einem vereinheitlichten Transferraum für jedermann und jede Bank. Und die Integration in die parallel laufende Europäisierung des Zahlungsverkehrs war auf dem Wege. Die Kontoziffern der Kunden fungierten nun als numerisch kodierte Fingerabdrücke aller Adressaten für den Daten- und Zahlungsverkehr im immer engmaschiger und vielgestaltiger werdenden Bankennetz. Drei verschiedene Vorgänge waren dabei förderlich bzw. prägend. Ich wechsle da wieder die Seiten. Erstens, zum einen die datentechnischen Transformationen innerhalb der Banken. Eine gründliche Effektivierung und Innovation bewirkte die maschinelle Belegsortierung seit 1971 und dann die Automatisierung des Zahlungsverkehrs der privaten Banken durch Datenträgeraustausch. Das ist das sogenannte Magnetband-Clearing-Verfahren, 1972 folgende. 1976 folgten neue Richtlinien für den nunmehr beleglosen Datenträgeraustausch über Konzentratoren, die eine sichere Datenfernübertragung gewährleisteten. Eine enorme Akquisition für das Bankensystem, dem ja bis dato, und das erleben wir bis heute immer noch in Elementarsituationen, nichts so wichtig war wie der handschriftlich autorisierte Nachweis über jede einzelne Zahlung. Wenn es ernst wird, Handschrift. Unterschrift. Dazu kam zweitens die schon angedeutete Europäisierung des Geldwesens. 1973 mit dem Ende der Ära von Bretton Woods, das heißt des Prinzips der am US-Dollar und seiner Goldkonvertibilität fixierten Wechselkurse in aller Welt, das galt seit 1944, etablierte sich weltweit eine neue, auf flexible, flottierende Wechselkurse eingestellte Geldpolitik. Den schon eng verflochtenen europäischen Wirtschaftsnationen musste dabei eine Stabilisierung der Wechselkurse in ihrem Wirtschafts-, Handels- und Zahlungsraum zentral wichtig sein. Nach langwierigen Verhandlungen kam es dann 1979 zum Europäischen Währungssystem, EWS, mit einer eigenen Rechenwährung, dem sogenannten EQ, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, einer ganz wesentlichen Etappe auf dem Weg zum europäischen Binnenmarkt. Da waren dann auch weitere Standardisierungen und elektronische Formatierung des Zahlungsverkehrs nur noch eine Frage der Zeit. Zuerst die Überweisung, also Elektronisierung der Überweisung, dann der Lastschriften, 87, dazwischen das Abkommen über das beleglose Scheckeinzugsverfahren. Drittens, den dritten Entwicklungsbereich bildete das Verhältnis der Banken zum Kunden. Zum einen wurde im Rahmen der neuen Abgabenordnung für die Kontoeröffnung eine standardisierte Rechtsform geschaffen. Und 1985 erhielt der Kunde das Zustimmungsrecht zur Übermittlung seiner Daten, haben Sie alles schon hinter sich, an die Schufa, die sogenannte Schufa-Klausel. Zum anderen eröffneten die bankinternen Erfolge der Automatisierung und Digitalisierung der Zahlungsverhältnisse nun auch eine neue Dimension für den Geldgebrauch der Kontokunden, für das Einkaufen längst viel geübte Praxis ist, die Selbstbedienung. Zentral. 1982 ermöglichten erste automatisierte Kontoauszugsdrucker den vom Bankpersonal und von der postalischen Zustellung unabhängigen Blick auf den Kontostand. Man musste also nicht mehr von den Bankbeamten weggehen, um auf den Kontostand zu gucken und dann weiter mit ihnen zu verhandeln. Voraussetzung dafür war der Magnetstreifen auf der Rückseite der Karte seit 77, 78. Damit ist meine zweite Phase, also der Europäisierung sozusagen des Geldgebrauchs, erstmal abgerundet. Und jetzt kommt es zur Gegenwartsgeschichte, ganz kurz. Euro und EC, Electronic Cash, Cards, PIN and POS. Sie werden das alles in Erinnerung haben, weil das meiste ist gültig oder noch nicht gültig für den einen oder anderen. Und deshalb nur ganz wenige essentiell gemeinte Stichpunkte zur Währungsgeschichte und zur weiteren Entwicklung des Geldgebrauchs im Blick auf den Konsumenten, auf die Konsumentenzusammenhänge. Erstens, die Auswechslung der gewohnten D-Mark-Scheine von 1990, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, also die Emission einer neuen automatengerechteren Banknotenserie, wir kriegten sozusagen neue D-Mark, damit die in den Banknotenautomaten, ja, damit die fälschungssicherer da rauskamen oder rein oder was immer, mit verbessertem Fälschungsschutz verblasst von den währungsgeschichtlichen Großereignissen der West-Ostdeutschen Währungsunion im gleichen Jahr und dem Vertrag von Maastricht 91-92, in dem die stufenweise Verwirklichung einer europäischen Gemeinschaftswährung ins Auge gefasst wurde. Bevor dann ein Jahrzehnt später konkrete Euro-Münzen und Scheine emittiert werden konnten, hatte noch viel zu geschehen. Ich zähle das, glaube ich, jetzt nicht auf, was da alles passieren musste. Aber mit der Emission des Euro-Bargelds dann, am 01.01.2002, hatten sich dann auf einen Schlag über 300 Millionen Europäer an die neuen Münzen und Scheine zu gewöhnen. 300 Millionen. Auch wenn die Trauer der Deutschen um ihre gute D-Mark grassierte und der Grundverdacht allenthalben umging, dass der Handel die Währungsumstellung zur generellen Preiserhöhung zum Schaden für die Verbraucher nutzen würde, die Akzeptanz stellte sich nicht nur beim Reisen ins europäische Ausland, sondern auch zu Hause zunehmend ein. Das Umrechnen gewöhnte und gewöhnt man sich schrittweise ab. Nur bei Verdacht auf Überteuerung und bei großen Ausgaben ist es, so die Akzeptanzforschung, noch restweise in Übung. Soweit das Oberflächliche zur Gegenwartsgeschichte der Währung. Nun zur Entwicklung der Geldarten und ihrer Zahlungsformen. Ganz kurz. In die 90er Jahre fallen verschiedene Vorgänge, die in ihrer Gesamtkonsequenz dazu geführt haben, dass der normale Konsument heute einen ganz anderen Spielraum für den unbaren Umgang mit seinem Geld hat, ohne dabei seine bzw. eine Bank aufsuchen zu müssen, sich also beim unbaren Bezahlen selbst bedient. Und dass er sich fragt, ob sich sein Geld nicht nur formal, sondern auch funktional zu verwandeln begonnen hat. Das ist die Frage. Der eine Vorgang ist die rasante Verbreitung der Geldausgabeautomaten. Schon in den 60er Jahren projektiert, seit Mitte der 70er Jahre getestet, nahm er seit Mitte der 80er Jahre zunehmend die Stelle von Bankkassen ein. Also der wöchentliche Gang zur Sparkasse oder zur Bank entfällt damit, sondern man geht ja zum Automaten. Ich lasse die Zahlen weg. Heute scheint der Markt da gesättigt zu sein. In Deutschland 60.000 Automaten. Dieser Erfolg wäre ohne die Funktionsänderung der Eurocheck-Karte von einem Garantieausweis für eine Debitkarte, ne? Und ohne die PIN, die Personal Identity Number, die als Äquivalent der Dauerunterschrift auf der EC-Rückseite und der aktuellen Unterschrift auf dem Scheck entwickelt wurde, nicht möglich gewesen ist. Sie erinnern sich, bei jeder Karte haben Sie hinten die Unterschrift, aber die PIN ist sozusagen der Ersatz dafür, wenn das Institut das annimmt. Der zweite, und das ist ein ganz entscheidender Vorgang, der überhaupt noch gar nicht richtig bedacht wird, weil er auch weitgehend im Gange ist, bestand in der Ankopplung des Handels und der Dienstleistungsgeschäfte an das bargeldlose Bezahlen von Gütern und Dienstleistungen durch die Verbraucher. Also ich habe bisher nur von dem Kunden und den Banken gesprochen. Jetzt wird es eine ganze Nummer größer. In einem komplizierten Wechselspiel während der späten 80er und 90er Jahre zwischen den Kreditinstituten, den Geschäften und den bewilligenden Behörden, besonders den Kartellämtern, wurden schrittweise Vereinbarungen über die Einrichtung von POS, Points of Sale, das heißt automatisch in den elektronischen Zahlungsverkehr der Banken integrierte Kassen in den Geschäften getroffen. Und zwar dort, wo die Kunden ihre einzelnen Einkaufsbeträge von ihrem Bankkonto abbuchen lassen konnten. Und zwar durch Nutzung der EC-Karte in Verbindung mit ihrer PIN oder mit ihrer Unterschrift auf der Kassenquittung der Verkäuferseite. Was in diesen Anbahnbarungsjahren an den Tankstellen, in ausgewählten Textilgeschäften, in regionalen Modellversuchen ausprobiert wurde, bereits 1993 betrug der Umsatz per neuem EC 460 Millionen D-Mark und so weiter. Ich lasse Zahlen weg. Das ist heute gang und gäbe in Supermärkten, Kaufhäusern, Geschäften und bei Dienstleistern aller Art. Der Kunde hat an so gut wie jeder Geschäftskasse heute grundsätzlich die Wahl, bar aus dem Portemonnaie oder unbar mittels einer EC-Karte zu zahlen. Die Bank, von der die Kaufsumme abgebucht wird, ist nur noch als elektronische Adresse im digitalen Abbuchsverfahren präsent. Sie ist weg und da. Der dritte Vorgang besteht in der Entwicklung von Chips, die man elektronisch mit Geldsummen von seinem Konto aufladen und einer Karte implantieren kann, die wiederum, wie bei den anderen beiden Cards, kompatibel mit Geschäftskassen ist. Diese sogenannte Geldkarte Da braucht man nicht mal mehr die Unterschrift und nicht mal mehr die PIN, weil auf der Karte selber das Geld gehortet ist. Ich erkläre das nicht und sage auch nicht mehr, wo das im Moment gerade grassiert oder wie weit das gediehen ist. Die neue zeitliche und räumliche Beweglichkeit des unbaren Zahlens könnte man nun wie folgt auf den Punkt bringen. Konto und Kasse der Bank sind nun dreiförmig für den Kunden mobil gemacht. Er verfügt, wann und wo er will, über sein Geld auf dem Konto und über seinen Dispo-Kredit, hat die Zahlungsfunktion gewissermaßen mit seinen Karten in der Hand. Dreiförmig heißt, die Kreditkarte mit Unterschrift steht für das spätere Abbuchen, Pay-Later-Prinzip, die Debitkarte mit PIN-Einsatz für das direkte Abbuchen vom Konto, Pay-Now-Prinzip, und die Geldkarte mit aufgeladenem Chip für das direkte Abbuchen vom mobilen Kleinspeicher, den man vorher vom Konto aufgeladen hat. Das heißt Pay-Before-Prinzip. Alle drei Funktionen sind verkörpert. Und zwar verkörpert in fälschungsgesicherten Plastic-Cards eines ganz bestimmten Formats. Das ist das ISO 7810. Eine Hypothese, eine der wichtigsten Sozialmaschinen der Gegenwart. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte, und zwar eine globale. Aber es gibt noch einen vierten Vorgang, über den ich leider nicht mehr berichten darf und auch nicht sollte, weil ich davon zu wenig verstehe, der hier nicht erörtert werden soll, nämlich das Online-Banking. Mit ihm ist der unbare Geldgebrauch nun auch zu Hause, beziehungsweise in der Tasche, das heißt überall, wo der Kunde ein Terminal, ein Display hat und ein Terminal mit seinem Identifikationscodes benutzen kann, korrespondieren zum Online-Shopping. Das heißt, alle Dinge, Cards, Automaten, Papiere sind tendenziell weg, auch das Portemonnaie. Hier endet für heute das Amt des Zeithistorikers. Trotzdem noch ein Blick nach vorne, ein ganz kurzer. Was ist in nächster Zukunft zu erwarten? Absehbar ist die weitere Vervollkommnung des internationalen Zahlungsnetzes. Dazu gehört, dass die 10-stellige Kontonummer in die 20-stellige IBAN, International Bank Account Number, aufgeht. Das ist ja im Gange. Und die BLZ durch die BIC, Bank Identifier Code, ersetzt wird. Erreicht haben wird das ab Ende 2010 die Single European Payments Area, das heißt für 31 Länder mit 25 Millionen Unternehmen, 9000 Bankhäusern und über 500 Millionen Einwohnern. Gut. Schon in wenigen Jahren werden also Kontonummer und BLZ Vergangenheit sein. Absehbar ist möglicherweise auch das Verschwinden der Debit- und Kreditkarten durch das Mobiltelefon, das ja längst zum Allround-Gerät diverser Funktionen über das Fernsprechen hinaus weiterentwickelt worden ist. Im Nahverkehr in Norwegen und Schweden wird etwa das Bezahlen per bankverbundenem Handy längst erprobt. Damit würde eine neue Allianz, und das ist mir sehr, sehr wichtig für die weitere Diskussion, eine neue Allianz nach der mit den dinglichen Waren vermittelnden Geschäften, das war ja die dritte Instanz, der Kunde, die Banken, die Geschäfte, entstehen eine neue Allianz, nämlich die der Banken mit den Kommunikationskonzernen. Schließlich, davon habe ich auch schon gehört, ist nicht auszuschließen, dass auch in die Haut implantierte Chips den unbaren Zahlungsverkehr als Ergänzung zum biometrischen Pass beginnen könnte. Das heißt, man wäre sozusagen aller weiteren Geräte ledig. Und damit möchte ich meine Ausführungen im Groben schließen, aber nun kommt noch die Anbindung, die schwierige Anbindung. Ich habe den großen Vorteil, dass ich der Erste bin und deshalb am wenigsten wissen darf über dieses große Thema, was hier organisiert wird für dieses Semester. Das ist sozusagen meine Fishing for Compliments erstmal. Das Zweite, ich habe mir die künftigen Themen einmal so, nachdem ich mich wieder aufs Laufende gebracht habe, durchgesehen und habe gedacht, das Ganze steckt voller Ahnungen. Es gibt die Ahnung des technisierten Abschiedsnehmens Auch der Bank, auch der Bargeldgebrauch ist ein technisiertes Abschiednehmen. Also das sind jetzt sozusagen erste Ahnungen. Ja? Man ist umgeben von sich ständig überbietenden Softmachines. Ich habe Ihnen die Geschichte der Aufhäufung der Cards und ihr Verschwinden, die Kontonummern und all das, also ein bisschen in Erinnerung gebracht, und Sie sehen, wie sozusagen wie die sich gegenseitig überbieten, wie sie wieder verschwinden. Keiner merkt es richtig, jeder tut es, aber wo ist das? Der dritte Punkt, der in einem Vortrag anklingt, ist der Gedanke des Managements, des emotionalen Managements. Eine ganz interessante Angelegenheit, von der man aber noch ganz, ganz wenig weiß. Ich weiß, aber ich kenne Leute, die sozusagen, oder alle Leute, die sich aufgefordert fühlen, zum Selbstmanager, also zum Ich-Banker, wie ich so angefangen habe, ja, zum Ich-Banker zu werden, die sind sozusagen in Abscheu und Gier aufgeteilt. Also die einen finden das abscheulich und die anderen sind gierig darauf. Das heißt, es ist ein emotionaler Widerspruch, der diese Perspektive betrifft, der reflektiert werden sollte. Das dritte ist, der nächste Punkt ist, also es gibt sozusagen neue Leidenschaften. Auch die Schönheit der Cards, darüber wird ab und an eigentümlich geredet. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Tabus, über die man nicht so richtig spricht. Also, dass man nicht darüber spricht, wie viel man verdient, das ist ziemlich verbreitet. Aber dieser einsame Blick auf die Kontostände, das ist wäre für meine Nachfrage nach den Sozialmaschinen und nach der informellen Wirkung ganz, ganz wichtig. Vielleicht müsste man sich da eher der Literatur bedienen als der den literarischen Beobachtungen als jetzt dem, wer weiß wie, kärglich gelüfteten Bankgeheimnissen. Von den Philosophen. Ich habe ja eure 8 Seiten bekommen und da habe ich eifrig studiert und nicht allzu viel sozusagen an Handreichung direkt sozusagen, so könnte ich es machen, mitgekriegt, weil es ja selber ein schönes, durchfurchtes Feld von Fragen war und vor allen Dingen von Nachfragen und damit sind wir nicht zufrieden und das, naja. Es war also eine schöne Sammlung von weiterführenden Bedenken. Aber was ich mitgenommen habe, ist völlig klar. Es geht hier bei meinem Thema eindeutig nicht um Technik. Völlig. Es geht um Technisierung der verschiedensten Art. Und es geht um Technisierung, das ist der zweite Punkt, die absolut der klaren Innen- und Außentrennung entbehren. Es ist völlig klar, dass Innen und Außen eine unendlich feinsinnige Verbindung da haben und die aber jeweils zu definieren unglaublich schwer ist. Damit verbunden ist, dass damit auch ein neues Bewusstsein produziert wird. Aber was für ein Bewusstsein? Das ist die große Frage. Darauf komme ich gleich noch in meinem vorletzten Punkt. Was ich nicht verstanden habe, und das möchte ich nachher irgendwie auch beantwortet haben, warum dieses Thema in den Schnittstellenproblembereich führt. Weil mir der philosophische Begriff der Schnittstelle nicht geläufig ist. Das darf ich als Historiker bekennen. Von mir aus gesehen, jetzt bin ich also nicht mehr bei den künftigen Vorträgern und bei den Organisatoren, sondern von mir aus habe ich 4 Bemerkungen zu machen. Das erste ist, dass die materielle Aggregatur des Verbanktseins ein unglaublich dynamischer Vorgang ist. Also wie man sozusagen erst wie die Instrumente der Verbankung sozusagen sich ablösen, wie sie sich entwickeln, mit einem solchen Tempo, dass man, und gleichzeitig läuft man ständig hinterher und immer von der Vorteilswerbung gekeilt, sozusagen. Dass es das immer wieder vorteilhafter ist. Also ich habe es mir mal zusammengestellt, ich nenne das jetzt nur Stichworte, also die Codierung, also die Nummern, die Magnetstreifen, das Konto selbst, die Chips, die Cards, die Schecks, die PIN, die Automaten, die Point of Sales, das sind alles elementar Kategorien und zugleich, ich sage jetzt mal, Sozialmaschinerien ganz eigener Art, die in einer, die ihre Kombination wechseln, die in ihrer Kombinatorik sozusagen Freiheit nicht nur suggerieren, sondern auch tatsächlich vermitteln. Und insofern wäre die Frage, inwieweit man, wie viel Technik man für die Technisierung dann doch braucht bei der Fragestellung, die ist mir wichtig. Denn selbst der in den Rücken implantierte Kontochip ist noch ein Apparat. Also ich weiß ja nicht, ob es hier auch noch mal eine Möglichkeit gibt, sozusagen. Aber das heißt, man kann die Apparatur nicht verlassen. Also für die Fragestellung ist die Beiseitelassung der Apparatur sozusagen ein Ausgangsfehler. Wäre für mich ein Ausgangsfehler. Das Zweite ist, dass sich inwieweit sich, ich komme von einer anderen, aus der Geschichtswissenschaft, von einer anderen Fragestellung in Bezug auf das Umgehen und Denken mit etwas. Wir Historiker haben viel gelernt über einen Instrumentalbegriff, der heißt, kommt aus dem Französischen, heißt Outillage mental oder Outillage intellectuel. Das heißt, mit was ist ein Mensch geistig oder gefühlsmäßig ausgestattet? Nicht unbedingt bewaffnet, sondern ausgestattet. Und ich möchte die Frage sozusagen weiterreichen, und zwar eben von die Ausstattung, also inwieweit eine andere Ausstattung der Sachverhalt wird. Eine Ausstattung und jetzt welcher Qualität? Und diese Qualität, also ich komme als Historiker mit anderen Wörtern an, aber die Wörter können nützlich sein. Und da habe ich noch ein ganz kurioses Wort. Aus der mittelalterlichen Wissensstruktur oder der Wissenslehre gibt es die große Unterscheidung zwischen den Artis Liberalis, innerhalb der Artis Liberalis, zwischen dem Trivium und dem Quadrivium. Das Trivium ist die Dreiheit der sprachvermittelten Wissensformen, Schrift, Sprache. Und das Quadrivium ist der Wissensbereich über die numerischen Wissensformen. Und ihr habt gesagt, ihr habt aufgenommen den Gedanken der Trivialität der Maschine. Und ich weiß von mir aus, weil ja alles um Verzifferung geht, ich spreche jetzt mal vorläufig von der Quadrivialität der Verbankung. Also es ist so eine, der Gedanke, hier wird alles auf numerische Koordinaten, auf letztlich eine Zeile. Denn wenn wir jetzt einen IBAN und, wie war das andere, einen BIC und IBAN vermittelten Akt erdenken, dann ist das möglicherweise eine 28 positionierte Zeile von 0101 oder Ziffern, 10er Ziffern. Und dieses heißt, das ist eine solche mondiale Restlosigkeit der Verzifferung, die für mich wie ein Endzustand aussieht. Also perfekt, als Perfektion daherkommt. Und deshalb möchte ich diesen Vorgang des Beginns der Verbankung beziehungsweise der Kontoisierung, der mit der Bankzahl, also mit der Kundenzahl beginnt, ja, sozusagen fortsetzen. Bis hin, also ich möchte das sozusagen, Historiker können immer gut vorankommen, wenn sie auch fiktiv sich einen Anfang und ein Ende vorstellen. Wenn sie in der Mitte sind, dann haben sie keine Orientierung. Das ist gefährlich, vom Ursprung her zu denken oder auch vom Ende her zu denken, aber es ist günstig, weil man dann eine Form der vorläufigen Relativität ausüben kann. Der dritte Punkt ist für mich der Punkt der Zeit- und Ortsentwicklung. Also das geht auch in die Mentalität oder in das Umgehen. Das ist die Frage, die ich vorhin angesprochen hatte. Zunächst einmal wird der Geldbesitzer bankiell oder bankal verortet. Dann wird er in der Einzelbank verortet. Dann wird er zwischenbanklich vernetzt. Und zum Schluss ist er sozusagen globalbanklich da. Ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig. Nein, nicht vorsichtig, sondern tollkühn. Und Das heißt, er ist sozusagen, ich habe mir überlegt, wie man das nennen könnte, ja? Er ist irgendwie monetär glokalisiert. Und die Frage ist, ob eine solche Qualität für Phänomene gilt, die auch sonst hier behandelt werden. Weil wir, also ich will die Reichweite der Softmaschinerie sozusagen, der Sozialmaschinerie damit ansprechen. Das Kleinste und das Engste und das Weiteste, also das Gleiche geht natürlich in die Miniaturisierung. Diese Gesamtzahl ist eine Miniatur allererster Ordnung. Ne? Mein letzter themabezogener Hinweis ist folgender. Mir ist jetzt erst aufgegangen, dass Sie kennen die große Debatte in der Geschichte, in der Sozialgeschichte, in der Wirtschaftsgeschichte über diesen Widerspruch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Alle Arbeitnehmer wissen, dass sie die Arbeitgeber sind, das ist völlig klar, aber die Sprachregelung ist andersrum. Und ich frage mich, ob wir bei dieser, also das Verkehrungsargument von Heidegger aufnehmend in eurem Papier, ob man jetzt sozusagen auch Verkehrung üben könnte bei diesem Thema. Und ich werde mich darum bemühen, die Geldnehmer und die Geldgeber zu verkehren. Ich weiß noch nicht, wohin das führt, aber ich bedanke mich für diese Konsequenz. Das Letzte ist, und damit werde ich allgemein, ich würde jetzt schon Sozialmaschinen in Tüdelchen setzen und versuchen, Unterkategorien zu bilden. Also ich würde zum Beispiel für mein Thema sagen, es gibt die monetäre Selbstregulierungsmaschinerie oder das monetäre Selbstmanagement. Und gleichzeitig würde ich auch Sozialmaschinen, den Pauschalausdruck auf die Frage ihrer Soziabilität noch genauer hinprüfen. Das heißt, inwieweit führen sie ins Subjekt oder inwieweit führen sie in die sozialen Verhältnisse? Weil sozial ist erstmal sowohl subjektiv wie kollektiv denkbar. Ja, das sind meine Hinweise und nun warte ich auf Fragen. Vielen, vielen Dank.